haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute tödlicher Chat. Erster Teil. Ich saß am Fenster und sah zu, wie der Schnee schmolz. Es war spannender als das Fernsehprogramm und aktueller als die Zeitung von gestern. Um 14.12 Uhr mitteleuropäischer Zeit war es soweit. Ein Klient betrat mein Büro. Es war der erste seit 2 Wochen und er sah dementsprechend aus. Mein Name ist Boll. Komme gerade aus der Sauna. Das stört mich nicht. Ihr Privatleben interessiert mich nur, wenn es nach einem lukrativen Auftrag aussieht. Ich möchte, dass Sie sich heute um 17 Uhr mit einer Frau treffen. Das hört sich nicht sehr lukrativ an. Oder ist die Dame Millionenerbin? Ich weiß es nicht. Ich soll mich mit einer Frau treffen, die Sie nicht kennen? Ich habe die Frau im Internet kennengelernt. Und jetzt soll ich für Sie mit der Dame schweinische Spiele machen? Nein, nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich liebe diese Frau. Ich möchte sie heiraten, mit ihr Kinder machen und alt werden. Ja, vor allem alt werden. Kein Problem. Wenn Sie weiterhin so rumdrucksen, werden Sie mein Büro als Greis verlassen. Das Ganze ist ein wenig delikat. Verstehe. Sie sind bereits verheiratet, haben 8 Kinder und eine Frau, mit der Sie nicht mehr alt werden möchten. Nein, nein, nein, nein. Ich bin geschieden, aber ich arbeite. Ich ertrinke in Arbeit und Terminen. Gratuliere! Ich ertrinke nicht in Arbeit. Ich halte mich gerade knapp über Wasser. Deshalb bin ich leider auch gezwungen, Menschen wie Ihnen zuzuhören. Ein Tausender wäre mir die Sache schon wert. Wunderbar! Ich nehme den Fall an. Was soll ich mit der Dame anstellen? Sie auf die Probe stellen? Ich warne Sie, mir kann keine widerstehen. Ich habe nicht die geringsten Bedenken. Rotkäppchen ist mir treu. Sie liebt nur mich. Rotkäppchen? Vielleicht soll ich doch noch einmal darüber schlafen oder das Honorar erhöhen. 1500? Das ist das Äußerste. Ist es nicht, aber egal. In welchem Wald hat sich Rotkäppchen verlaufen? Wir haben uns im Internet kennengelernt, in einem Chatraum. Sie wissen, was das ist? Sehe ich aus wie einer, der hinter dem Mond lebt? Naja, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber genauso sehen Sie aus. Und Sie sehen aus wie ein Mann, der als Knabe zu heiß gebadet wurde. Das sagte meine Mutter auch immer. Aber meine Mutter ist Steinbock und wählt immer Sozialdemokraten. Ha, liebe sie trotzdem. Aber die Sozialdemokraten, die hasse ich. Sie sind doch hoffentlich kein Sozialdemokrat. 2000 Euro, die Hälfte sofort. Reicht Ihnen das als Antwort? Ich habe einen Termin, ganz dringend. Ich kann mich nicht mit Rotkäppchen treffen. Ich habe ihr versprochen, dass ich alles verschieben werde für sie. Aber das kann ich nicht. Sie will sich nur ein einziges Mal mit mir treffen. Sie kennt mich nur unter meinem Pseudonym. Schlafwandler. Oh, wie ich sie liebe. Möchten Sie das Gedicht lesen, das ich für Rotkäppchen geschrieben habe? Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass dies den vereinbarten Honorarrahmen sprengen würde. Deshalb ließ er es bleiben. Der Auftrag war delikat. Ich sollte mich mit Rotkäppchen treffen und ihr erzählen, dass ihr, über alles geliebter Herr Boll, wegen eines Autounfalls verhindert sei. Ich nahm den Auftrag dennoch an und machte mich um 16:30 auf den Weg. Rotkäppchen war nicht besonders originell. Es wollte den Schlafwandler im Wald treffen. Natürlich begann es kurz vor 5 zu regnen. Guten Abend. Hat man Sie auch hierher bestellt? Nein. Ich bin freiwillig hier und warte auf das Rotkäppchen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Darf ich mir das aufschreiben? Nur, wenn ich dafür ein Honorar kriege. Sie? Ich dachte, ich würde mich hier mit einer Frau treffen. Dachten Sie? In Ihrem Alter sollten Sie sich nicht mehr auf solche Dinge einlassen. Viagra hin oder her. Schlucken Sie ein Valium und gehen Sie schlafen. Das geht nicht. Ich wurde hierher bestellt. Und nicht abgeholt. Das kenne ich. Warten Sie etwa auch auf Rotkäppchen? Sie machen sich über mich lustig. Das ist nicht nett. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollten wir Rentner zusammenhalten. Ich bin kein Rentner. Das ist bloß Tarnung. Sie tarnen sich als Rentner? Das ist gut. Darf ich mir das aufschreiben? Ich ließ den Mann stehen, behielt ihn aber im Auge. Er schien tatsächlich auf jemanden zu warten und er rührte sich nicht vom Fleck. Ich ging zu der kleinen Waldhütte, vor der sich mein Klient mit Rotkäppchen verabredet hatte. Es verging gut eine Stunde, in der ich über mein Dasein und den Sinn des Lebens nachdenken durfte. Dann erschien eine junge Frau und alle Fragen nach irgendeinem Sinn erübrigten sich. Was glotzen Sie mich so an? Das ist der falsche Text, Rotkäppchen. Es müsse jetzt heißen, aber Großmutter, weshalb hast du so große Zähne? Woher kennen Sie meinen Namen? Na, woher wohl? Ich habe eine Nachricht vom Schlafwandler. Das darf doch nicht wahr sein. Hat er mich belogen und betrogen? Hat er mich sitzen lassen und muss ich ihn dafür jetzt hassen? Was ist mit meiner Ehre? Ist mir das eine Lehre? Und wozu nehme ich die Pille, wenn es doch auch ohne Mann geht, in aller Stille? Rotkäppchen, ganz ordinär. Darf ich mir das aufschreiben? Ich bin Künstlerin. Ich dichte spontan und trete damit auf. Ich habe beim Slam-Portrait-Wettbewerb des Anzeigers fürs Entlebuch den 3. Preis gewonnen. Und das ist ein Mittagessen auf dem Bauernhof? Nein, nein. Eine Reise nach Winterthur für 2 Personen. Kein Wunder, dass Sie noch alleine unterwegs sind. Aber was ist mit dem Schlafwandler? Hat er mich sitzen lassen? Dieser Idiot. Er hätte mich haben können. Jetzt, hier, auf der Stelle. Im feuchten Wald, neben einem Robidog. Ist es das, was sich heutzutage junge Menschen unter Romantik vorstellen? Ach, hauen Sie doch ab. Und richten Sie dem Schlafwandler aus, dass es aus ist zwischen uns. Könnten Sie das vielleicht noch in einen Reim packen? Wer statt seiner einen Idioten schickt, nie mehr wieder mein Antlitz erblickt. Und weg war sie. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, fluchen, bis sich die Tannen biegen. Ich blieb noch eine gute Stunde im Wald, schließlich wollte ich mir mein Geld möglichst sauer verdienen. Ich wollte gerade nach Hause gehen, da sah ich ihn. Ich drehte mich um und versuchte, mich als Tanne zu tarnen. Da bemerkte ich, dass neben mir eine Frau lag. Nicht ganz freiwillig. Na, Maloney, suchen Sie im Wald nach einer Klientin? Ich hätte da etwas für Sie. Sie sieht zwar nicht mehr ganz frisch aus, aber für eine Leiche macht sie sich ganz gut, finden Sie nicht? Tut mir leid, aber ich kenne die Dame nicht. Wir leider auch nicht. Üble Sache, Maloney. Ein Spaziergänger hat sie entdeckt. Sie trug keine Ausweise auf sich, aber wir fanden einen Zettel. Das ist hochinteressant. Ich aber habe anderes zu tun. Vor meinem Büro schlagen sich ein Dutzend potenzielle Klienten um meine Gunst. Ich möchte gerne erfahren, wer den Kampf gewinnt. Die sehen aus, als müssten Sie demnächst beim Sozialamt ein paar Klienten beantragen. Soll ich im Polizeipräsidium eine Büchse aufstellen, um etwas Geld für Sie zu sammeln? Kümmern Sie sich besser um die Leiche. Es ist Tauwetter, da beginnen Leichen schnell einmal zu riechen. Wir haben in der Jackentasche der Toten einen Zettel gefunden. Da stehen interessante Dinge drauf. Schlafwandler im Wald treffen. Spontan dichten. Hinhalten und ausnehmen. Das steht tatsächlich auf einem Zettel. Aber das reimt sich nicht einmal. Apropos Reim, Maloney. Ich habe für die Zeitung der Polizeigewerkschaft ein kleines Gedicht geschrieben. Der Polizist heißt es. Der Polizist, dein Freund und Helfer. Und jetzt kommt es. Wissen Sie ein Wort, das sich auf Helfer reimt? Die wirklich großen Dichter hat das nicht gekümmert, Maloney. Die haben einfach ein Wort erfunden. Der Polizist, dein Freund und Gelfer. Das ist doch gut, finden Sie nicht? Gelfer. Werde dieses neue Wort dem Juden schicken. Apropos schicken, Maloney. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Die Leiche, jetzt fällt mir es wieder ein. Kannten Sie die Frau? Ich schaute sie mir genauer an und atmete tief durch, als ich definitiv ausschließen konnte, die Dame von irgendwoher zu kennen. Es war höchste Zeit für einen Schluck Feuerwasser. Ich verließ den Wald und sah, wie ein Wagen mit übersetzter Geschwindigkeit an mir vorbeibrauste. Hinter dem Steuer glaubte ich, meinen Klienten zu erkennen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödlicher Chat, 1. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute tödlicher Chat. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Herr Boll hat sich auf dem Internet in einem Chatraum in eine Frau verliebt. Sie nennt sich Rotkäppchen und möchte sich mit ihm im Wald treffen, an einem ganz bestimmten Tag, zu einer ganz bestimmten Zeit. Doch leider ist Boll verhindert und deshalb bittet er Maloney, den Termin für ihn wahrzunehmen. Maloney trifft im Wald auf seltsame Gestalten und auf Rotkäppchen, das ihm jedoch entwischt. Wenig später trifft er auf die Polizei und auf eine Leiche. Die Frau war erstochen worden. Ich bemühte mich darum, möglichst wenig zu sagen und mich auch nicht darüber zu wundern, dass das Sandwich, das der Polizist aß, wie Hundekot aussah. Der Tatort wurde großzügig abgesperrt und ich machte mich aus dem Staub. Als ich meinen Klienten besuchte, brutzelte es in seiner Küche und es roch nach frischem Fleisch. Rotkäppchen ist tot? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, hat sie sich das Leben genommen, weil ich nicht persönlich erschienen bin? Das bezweifle ich. Im Übrigen traf ich im Wald auf ein zweites Rotkäppchen. Offenbar sind die gerade groß in Mode. Was kochen sie da eigentlich? Chinesisch. Schweinefleisch in einer ziemlich scharfen Soße. Eigentlich schade. Was ist schade? Dass ihr Rotkäppchen jetzt nichts mehr von ihren Kochkünsten mitkriegt. Nein. Es ist schade, alles wegzuschmeißen. Ich esse nämlich gar kein Fleisch. Aha. Das ist für meine Gäste. Übermorgen. Geschäftsleute aus China. Ich übe seit 3 Wochen. Vorhin im Wald dachte ich einen Moment, dass ich sie in einem grünen Wagen gesehen hätte. Ich? Ja. Das ist unmöglich. Ich war hier. Ich habe gekocht. Den ganzen Nachmittag. Na, fragen Sie meine Nachbarn. Die müssen es gerochen haben. Möchten Sie probieren? Leider habe ich die Essstäbchen verlegt, aber eine Gabel tut es auch zur Not. Er zeigte auf das, was früher einmal ein mehr oder weniger fröhliches Schwein gewesen war. Ich probierte und es schmeckte vorzüglich. Herr Boll war so frei, mir den Rest einzupacken. In meinem Büro öffnete ich eine Flasche Whisky und machte es mir gemütlich. Kaum hatte ich das erste Glas geleert, erhielt ich Besuch. Die Polizei ist hinter mir her. Dafür bin ich nicht zuständig. Wenden Sie sich an den Ombudsmann für Männer, hinter dem die Polizei her ist. Was für ein Ombudsmann? Schon gut. Für einen Hunderter kann ich Ihnen einen Anwalt vermitteln. Ich bin unschuldig. Ich brauche keinen Anwalt. Und weshalb ist die Polizei hinter Ihnen her? Ich soll meine Freundin ermordet haben. Rotkäppchen war Ihre Freundin. Was? Meine Freundin war blond. Und jetzt ist sie tot. Was für eine Entwicklung. Man hat sie im Wald gefunden, erstochen. Und die Polizei ist jetzt hinter mir her, weil ich zuletzt mit ihr zusammen gesehen wurde. Ich möchte, dass Sie herausfinden, wer meine Sarah umgebracht hat. Wussten Sie, dass Ihre Sarah auf dem Internet andere Männer anmachte? Na und? Ich bin arbeitslos und sie sah gut aus. Die Männer haben ihr freiwillig Geld gegeben. Sie hat den Männern eine traurige Geschichte erzählt, von wegen sie sei überfallen worden. Und die Männer halfen ihr aus, ich meine finanziell. Sie brauchte bloß noch abzuhauen. Und sie warteten in einem Wagen auf sie und verhalfen ihr zur Flucht. So war es. Aber jetzt ist alles anders. Sarah ist tot und ich bin noch immer arbeitslos. Er klang nicht gerade nach einem spendablen Klienten. Aber in der Not ist der Maloney auch Fliegen oder Chinesisch. Das tat ich dann auch. Einen schönen Rest von dem Fleisch packte ich in die zweitoberste Schreibtischschublade für härtere Zeiten. Frisch gestärkt besuchte ich meinen ehemaligen Klienten. Er war nicht allein. Sie schon wieder, Maloney? Hat Ihnen das Fleisch nicht geschmeckt? Mit einem wenig Whisky ist jedes Essen erträglich. Wollen Sie mir die nette Dame an Ihrer Seite nicht vorstellen? Tun Sie nicht so scheinheilig, wir kennen uns. Aber was, ihr kennt euch? Wie das? Ich dachte, wir haben uns geschworen, keine Geheimnisse voreinander zu haben. Er war im Wald. Wahrscheinlich hat er die andere getötet. Rotkäppchen hat mir eine zweite Chance gegeben. Naja, die habe ich sofort genutzt. Und jetzt sind wir ein Paar. Und ich dichte nicht mehr. Das ist immerhin eine erfreuliche Nachricht. Ja, wir möchten jetzt gerne allein sein und Dinge tun, die Verliebte so tun. Sie verstehen. Wie kam es, dass sich eine zweite Frau als Rotkäppchen ausgeben konnte? Kannten Sie die Frau? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich rede von der Leiche. Im Wald. Lassen Sie uns endlich in Ruhe, Maloney. Wir haben nichts mit dem Mord zu tun, ja? Wir lieben uns und wir möchten zusammen alt werden. Die beiden strahlten und ich ging. Am nächsten Morgen besuchte ich die Firma, die für den Internet-Chat verantwortlich war. Ich traf auf eine Frau, die aussah, als hätte sie den Zusammenbruch der New Economy bestens überstanden. Chatten im Internet ist sehr beliebt. Die Kunst besteht darin, mit diesen Chats Geld zu verdienen. Und diese Kunst beherrschen Sie oder sind Ihre teuren Kleider nur geleased? Man muss natürlich gewisse Tricks anwenden, um möglichst viele Kunden in den Chat zu holen. Dann wird er für die Werbewirtschaft attraktiv. Mit anderen Worten, Sie bescheißen die Kunden und werden damit reich. Wer chattet, begibt sich in eine Fantasiewelt. In dieser Welt kann alles oder nichts echt sein. Die Tote hat für Sie gearbeitet. Sehe ich das richtig? Ja, aber wir mussten sie entlassen. Sie verwendete vertrauliche Daten, um sich an Kunden heranzumachen und diese auszunehmen. Und davon wussten Sie? Es gab Reklamationen einiger Kunden. Sie verabredeten sich mit einem Pseudo und trafen auf Sarah. Sich mit einem Pseudo verabreden? Wie geht das? In einem Chat hat jeder ein Pseudonym. Sie könnten sich zum Beispiel Schnüffler nennen. Sie sind doch ein Privatdetektiv, oder? Nur wenn ich knapp bei Kasse bin. In meiner Freizeit heiße ich Maloney und mache Geschäftsführerinnen glücklich. Das bezweifle ich nicht. Dann sollten wir uns vielleicht einmal zum Essen verabreden. Ich mag chinesische Küche. Auch vom Vortag? Bitte? War nur so eine Idee. Kennen Sie Simon Obrecht, den Freund der Toten? Er steht unter Mordverdacht, was mich nicht weiter erstaunt. Seine Sarah hat es ziemlich bunt getrieben. Sie hat sich auch mit Frauen verabredet. Mit Frauen? Ist das etwas anderes als ein Pseudo? Frauen aus Fleisch und Blut. Sie erinnern sich doch hoffentlich, wie sich so etwas anfühlt. Privatdetektive kennen kein Zölibat. Rufen Sie mich an, wenn Ihnen danach zumute ist. Chinesisches Essen, natürlich. Oder dachten Sie an etwas anderes? Mit ihrem Lächeln hätte sie jeden Priester um den Verstand gebracht. Oder zumindest jene, die auf weibliche Reize ansprechbar sind. Ich gehörte zu der Sorte, war aber glücklicherweise kein Priester und konnte deshalb widerstehen. Bei der Polizei traf ich auf einen Mann, dessen Humor ebenfalls unwiderstehlich war. Na, Maloney, heute ganz ohne Leiche unterwegs? Steht Ihnen ausgezeichnet. Sie verdächtigen den Freund der Toten? Die meisten Morde werden von den nächsten Angehörigen verübt. Einsame Menschen jammern immer über die Einsamkeit. Dabei sollten Sie froh sein, wenn Sie keine Angehörigen mehr haben. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, ermordet zu werden. Und Ihre Logik reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den Mörder der geschäftstüchtigen Sarah je finden. Keine Angst, Maloney. Wir verfolgen noch eine andere Spur. Im Wald fanden wir neben der Leiche Essstäbchen. Der Täter könnte ein Asiate gewesen sein. Was meinen Sie, Maloney? Ich meinte gar nichts und dachte an meinen ehemaligen Klienten, der vermutlich immer noch dabei war, mit Rotkäppchen das zu tun, was frisch Verliebte so taten. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödlicher Chat, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tödlicher Chat, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Herr Boyle verliebt sich in einem Internet-Chat in eine unbekannte Frau. Da er verhindert ist, soll sich Maloney mit der Frau in einem Wald treffen. Dort wird die Leiche einer Frau gefunden, die bei jener Firma gearbeitet hatte, die den Chat auf dem Internet betreibt. Der Freund der Toten steht unter Mordverdacht und bittet Maloney, nach dem wahren Täter zu suchen. Seine Ermittlungen führen Maloney wieder zu Herrn Boyle. Mein neuer Klient zeigte sich erfreut über meine Erkenntnisse, weigerte sich aber weiterhin, sich der Polizei zu stellen. Wir trafen uns außerhalb der Stadt neben einer riesigen Baustelle. Hier entstehen mehrere Gebäudekomplexe mit Eigentumswohnungen. Sarah und ich wollten uns eine der Wohnungen kaufen. Ich dachte, Sie seien arbeitslos. Das bin ich auch, aber muss ich deswegen in Miete leben? Ich finde, jeder Mensch sollte das Anrecht auf ein eigenes Haus haben. Da, wenn der Schweizer Bund knapp ist, wäre ich auch mit einer Wohnung zufrieden. Aber 160 Quadratmeter sollte sie schon haben. In so viel Quadratmetern könnte man 10 Melonis unterbringen. Vielleicht sollte ich mich doch klonen lassen. Meine Duplikate wäre das beste Rezept gegen die Wohnungsnot. Ich habe Ihnen nicht die ganze Wahrheit gesagt. Wer tut das schon? Politiker tun es nie. Privatdetektive und Verliebte nur, wenn es nützlich ist. Und der Rest ist auch nicht viel besser. Sarah hat Männer erpresst. Das klingt nach sehr vielen, sehr guten Motiven für den Mord an ihrer Freundin. Anfangs versuchte sie es tatsächlich mit der Masche von der gestohlenen Handtasche, aber das zog nur selten. Fast alle Männer, die sich mit einem Pseudo treffen wollen, sind verheiratet und haben Kinder. Sie hatte Zugang zu den Daten und es war leicht herauszufinden, welche Männer in Frage kamen. Existiert eine Liste dieser potenziellen Opfer? Ja, aber die ist verschwunden. In Sarahs Wohnung wurde eingebrochen. Und das erzählen Sie mir erst jetzt? Die Polizei möchte mir das auch noch anhängen. Jetzt werde ich doppelt gesucht. Keine Angst. Sie können höchstens einmal lebenslänglich kriegen. Wenn Sie den wahren Täter finden, dann lade ich Sie zu einem Nachtessen ein. Doch hoffentlich nicht bei einem Chinesen. Warum nicht? Ich schaute ihn fassungslos an. Es gibt Tage, da will niemand etwas von mir. Und es gibt Tage, da wollen alle mit dem ollen Meloni chinesisch essen gehen. Mein ehemaliger Klient machte gerade eine Pause vom Verliebtsein, als ich ihn vor seiner Garage antraf. Sind Sie verrückt, Meloni? Mich hat niemand erpresst. Ich bin Single. Ich darf ich darf mich unsterblich verlieben in wen immer auch ich möchte. Was ist denn mit Rotkäppchen los? Wird sie dem schnöden Mammon geopfert? Ich habe einen Termin, da muss ich top aussehen. Ich, mein Wagen, alles. Nur wer auf die Details achtet, hat heutzutage Erfolg. Apropos Details, vermissen Sie Ihre Essstäbchen nicht? Ich habe neue gekauft. Keine Ahnung, wo ich die alten liegen ließ. Vielleicht neben einer Leiche. Messer und Gabel sind es auch getan. Tote sind da nicht mehr sehr wählerisch. Das ist infam. Jemand will mir den Mord anhängen. Jemand? Ich tippe auf den Mörder. Er muss sie gut kennen. Ich habe Rotkäppchen geschrieben, dass ich chinesisch kochen übe. Und jetzt gehe ich duschen. Ich dusche dreimal täglich. Würde Ihnen auch gut tun. Apropos, was für ein Eau de Toilette verwenden Sie überhaupt? Er roch an meinem Hals und rümpfte die Nase. Ich drückte sie ihm mit zwei Fingern zu, bis er zu kreischen begann. In meinem Büro machte ich mir ein paar Gedanken und ein paar Notizen. Dann rüstete ich mich für ein chinesisches Nachtessen. Ich mag Männer, die mit Stäbchen umgehen können. Und ich mag Frauen, die teure Unterwäsche tragen. Da kann ich leider nicht dienen. Ich trage keine Unterwäsche. Oh, vielleicht sollten wir das Essen auf nächste Woche verschieben und zu mir in mein Büro fahren. Ich bin einverstanden. Vorher fahren wir aber noch bei Jules vorbei. Jules? Das klingt französisch und das passt nicht zum Chinesen. Jules ist ein Juwelier. Er wird sein Geschäft extra für uns öffnen. Er verkauft ein paar Dinge, die eine Frau wie mich besser kleiden als die schönste Unterwäsche. Und ich dachte, Sie seien ganz wild auf meinen Charme und das, was sich darunter verbirgt. Wild werde ich erst bei kleinen Geschenken. Ihre Wildheit kann ich mir nicht leisten. Dann sollten wir es beim Essen bewenden lassen. Mögen Sie Ente? Donald oder Dagobert? Die Polizei hat übrigens Simon Opprecht verhaftet. Dann kann ich mir auch keine Ente leisten. Sie glauben nicht, dass er es war? Die tote Sarah hat eine Liste jener Chat-Teilnehmer hinterlassen, die sie erpresst hat. Ich weiß. Sie wissen. Ich war in ihrer Wohnung. Sie haben die Liste bei ihr gestohlen? Nur damit sie nicht in falsche Hände gerät. Die Kunden werden sich sicherlich dafür erkenntlich zeigen. Sie sind ja noch schlimmer, als ich dachte. Die Konkurrenz schläft nicht. Am Tatort wurden Essstäbchen gefunden. Na und? Jemand wollte den Verdacht auf Herrn Boll lenken. Ist Herr Boll Chinese? Nein, aber er übt sich darin. Und außerdem Rotkäppchen wusste nur Sarah davon. Oder jene Person, die es in ihren Unterlagen nachgelesen hatte. Oh, Sie verdächtigen mich, Sarah ermordet zu haben? Sie haben die Essstäbchen neben die Leiche gelegt. Das stimmt. Aber da lag Sarah bereits nicht mehr am Tatort. Und weshalb wollten Sie die Polizei in die Irre führen? Es war reine Interessenabwägung. So nennt man das doch, oder? Sie kennen den wahren Täter. Er ist vermögend, während Herr Boll zwar gut verdient, aber keine Ersparnisse hat. Sie rechneten sich aus, dass der Täter Ihnen für die Essstäbchen ein kleineres Vermögen vermachen würde. Ich stamme aus bescheidenen Verhältnissen. Ich muss an meine Zukunft denken. Die Firma steht kurz vor dem Konkurs. Versprechen Sie mir, dass Sie das für sich behalten? Ich versprach es ihr. Wir verließen den Chinesen und fuhren zu ihr. Ohne glitzerndes Geschenk war sie so kühl wie der Wind, der durch die Straßen fegte. Wir schauten uns die Liste von Sarahs Erpressungsopfern an und schon bald hatte ich, wonach ich suchte. Herr Müller wohnte in einem hübschen kleinen Haus. Seine Frau war gerade nicht anwesend, dafür eine Katze, die mich nicht besonders zu mögen schien. Die Katze gehört meiner Frau. Das Haus gehört meiner Frau. Alles gehört meiner Frau. Ich gehöre meiner Frau. Aber die Liebe Ihrer Frau gehört jemand anderem. Meine Frau liebt nur Boxkämpfe. Sie reist in ganz Europa herum, nur um Idioten dabei zuzusehen, wie sie sich gegenseitig das Gehirn weichklopfen. Und Sie sitzen zu Hause am Computer und verabreden sich mit anderen Frauen. Ja. Es war so aufregend. So romantisch. Gut, ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber Erfahrung zählt doch auch etwas, oder? Weshalb ausgerechnet im Wald? Sie wollte das so. Jedes Mal. Und sie wollte Geld. Jedes Mal? Immer mehr. Ich war verzweifelt. Was sollte ich tun? Die Polizei verständigen und sich in einem Altersheim anmelden. Das ist gut. Das ist gut. Darf ich mir das aufschreiben? Aber ins Altersheim will ich nicht. Ich brauche Platz. Ich brauche Ruhe. Im Gefängnis haben Sie Ruhe. Meine Frau kennt einen guten Anwalt. Der war früher Boxer. Ihre Frau wird Sie zum Teufel jagen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich war ihr immer zu langweilig. Jetzt bin ich ein Mörder. Das ist doch auch etwas, oder? Sie haben die Frau, die Sie erpresst hat, umgebracht. Endlich. Ich sterbe vor Hunger. Ist das der Pizzakurier? Viel besser. Der Chinese. Mögen Sie Ente? Wir aßen die Ente gemeinsam. Er erzählte mir aus seinem Leben und mit jedem Satz wurde mir bewusster, dass ich es doch nicht so schlecht getroffen hatte. Nach dem Essen rief ich die Polizei an. Herr Müller zog sich ein sauberes Hemd über und ließ sich widerstandslos festnehmen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödlicher Chat, dritter und letzter Teil.